Die Putzfrau. Hörspiel von Karl-Heinz Bölling. Im Bestechungsskandal um den Autobahnanschluss und das dazugehörige Geschäftszentrum auf der grünen Wiese hat der Staatsanwalt am zweiten Verhandlungstag den Angeklagten vorgeworfen, durch ihr Schweigen die Schuldigen zu decken. So wird das gemacht. Wenn man das Radio ausmacht, ist nichts mehr zu hören, dann ist es still. Es gibt nichts Schöneres als Stille. Sie sind hier nicht in Ihrer Wohnung, liebe Frau. Das ist mein Radio, hier ist das Rathaus. Trotzdem ist jetzt Ruhe. Oder können Sie ewig das Nachrichtengeplärre hören? Sie haben ein ganz falsches Bild von der Arbeit eines Bürgermeisters. Ich höre nicht den ganzen Tag Radio, auch als Hintergrundunterhaltung nicht. Möchten Sie die Räumlichkeiten, die Sie sauber zu halten haben, sehen? Ja, gern. Frau Müller! Herr Bürgermeister! Zeigen Sie unserer neuen unserer Raumfliegerin das Rathaus. Will sagen, die Räume, die sie putzen muss. Das kann doch Frau Schmitz machen. Frau Schmitz hat sich in den Westen abgesetzt, Frau Müller. Sie verdient dort mehr. Deswegen reißen die Frau Schmitz Wohnung ab. Ich denke, ich sehe nicht recht. Die reißen die ganzen Häuser ab an der Ernst-Thälmann-Straße. Plattenbauten. Also wie gesagt, Frau Landgraf, lassen Sie sich von Frau Müller Ihren Arbeitsplatz zeigen und morgen früh um 7 darf ich Sie begrüßen. So machen wir es. Der Bürgermeister seinerzeit auch. Unsere alte Putzfrau hat Zwillinge bekommen und hat niemanden, der auf die Kleinen aufpasst. Sie muss es selber tun. Darf ich vorhin? Gehen wir. Bis morgen, Herr Bürgermeister. Auf Wiedersehen. ARD, ZDF, C&A. BRD, DDR und USA, BSD, HIV und DRK, GBR, GmbH, ihr könnt mich mal. Sind schwierig, ihre sie an meinen Händen, das kommt vom Steine schleppen. Aber da kannst du schleppen, bis die Knochen zu sehen sind. Das juckt die Damen und Herren, die an den Hebeln sitzen, Scheißdreck. Ach, Bruder, das ist eben freie Marktwirtschaft. Freie Marktwirtschaft, Beschiss ist das. Beschiss auf dem Rücken der Malocher. Große Reden könnt ihr haben, schwingen in Berlin. Vor handverlesenem Publikum. Weißt du, die interessiert, dass meine kleine Barfirma über den Jordan geht? Trink nicht so viel, Bose. Davon wird es nicht besser. Wird besser. Wird schnell besser. Scheint es nur aus, wenn ich benebelt bin, die ganze Scheiße nicht mehr so richtig registriere. Wenn ich leicht bescheuert bin. Ja, das bist du. Bescheuert. Du versäufst das bisschen Geld, was wir noch haben. Du putzt den Heinrichs das Rathaus sauber. Diesen Besseren. Diesen Spinnern, die von Computern hocken. Scheißen dir dein Gehirn voll mit ihren dummen Sprüchen, wirst du lauter und sind die Polizei. Die grünen Männchen aus dem Wegdras. Beruhige dich. Mach den Fernseher an. Hättest du in Bonn und Berlin bleiben sollen, wo du schon überall warst. Mit deiner Putzerei, Kohle und so. Müsstest mich erkennen lernen. Ein Ossi, der nichts kann als blutige Hände und jammert wie ein Schwein, das ahnt, dass es verarscht wird. Hör einfach auf zu saufen. Ich muss morgen einen klaren Kopf haben an meinem ersten Arbeitstag. Und ich will nicht rübeln, wie dir geht und was du treibst. Wie es mir geht? Ich wüsste, eine Pistole hätte, aber nicht mal die habe ich. Zum Glück! Wozu braucht man eine Pistole? Die braucht die Polizei oder das Militär, du brauchst Kaffeebodo! Putz lieber hinterher in Berlin und lass mich zufrieden! Putz die langen Gänge sauber, wo die Anzüge und Kleider lang latschen! Wo sie den ganzen Tag hin und her latschen! Was ich wichtig vorkomme! Deine Baufirma war eben zu teuer. Und dann geht man in Konkurs und wird abgewickelt. Das steht doch jeden Tag in der Zeitung. Was ist daran neu? Da wird doch jeden Tag immer umgebracht, ist auch nicht neu. Bist du nicht müde? Leg dich auf das Sofa, träum was Schönes. Wir haben 30 Programme, wähle aus. Was willst du sehen? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Morgen geht die Sonne wieder auf und dann ist das All wieder taufrisch, oder? MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt in uns Füßen, ey, wir stehen drauf, wir gehen drauf, für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt in uns Füßen, ey, wir stehen drauf, wir gehen drauf, für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. Ja, Alkohol, Klopapier, Knabbergebäck und billige Wurst. Das liegt meistens an der Lebensmittelkasse. Und dazu noch so eine Dreckszeitung und eine Drecksillustrierte. Fettgefressene Opelfahrer, Mercedes-Kröten. Und die nennen sich dann Arbeitgeber. Suchen Leute. Aber in Maßnahme zum Totschlagen, zum Kaputtumbringen. Was haben Sie denn so zu schimpfen, Frau Landgraf? Machen Sie still Ihre Arbeit und kümmern Sie sich nicht um Gesellschaftlichkeiten, die Sie nicht ändern können. Kann ich ändern. Können alle ändern. Sag mal, was ist denn das hier für ein Fleck? Wie geht der denn ab? Das ist ein Wiedervereinigungsfleck von 89. Kriegt keiner ab. Weiß keiner, was das ist für ein Zeugs. Na gut, wenn er niemand stört, bleibt er eben an den Fliesen kleben. Sind Sie verheiratet? Lebt mit einem zusammen. Eine ehrliche Haut. Ein Mann mit Händen wie eine Baggerschaufel. Aber was? Hat Sorgen mit sich selber. Wurde ihm angetragen, das Dilemma. Bist ein Rädchen und dann bricht das Rädchen und kommst auf die schiefe Bahn. Ja, wollen wir nicht hoffen. Ist ja kein Krimineller, mein Bodo. Als Babys sind sie alle süß. Und plötzlich werden sie manchmal ganz anders. Man kennt sie nicht wieder. Und so weiter. Gehen Ihnen auch die Haare schon aus? Na klar, man wird älter. Aber genieren tue ich mich deswegen nicht oder lass mir meinen Busen verändern. Geld für eine Schönheitsoperation brauche ich nicht, habe ich kein Geld für. Geld im Überfluss müsste man haben. Nicht wissen, wohin damit. Und wofür ausgeben, im Luxus wühlen. Die besten Klamotten an seinen nackten Hintern ziehen. Und es bleibt kein Land auf der Erde übrig, was man nicht gesehen hat. Und kommt so ein armer Junge in Brasilien angelaufen, dann gibt man ihm eben einen Euro. Weil man auch eine soziale Seele dann ist. Ja, und der arme Junge glaubt, da wäre was passiert. Dass es wirklich gut ist, das Leben. Und dass es hier heute so gewesen ist, dass einem eine Fremde Geld geschenkt hat, ne? In Wirklichkeit wird er ein Verbrecher werden und die korrupte Polizei wird ihn eines Tages erschießen. Bei euch waren die Amerikaner, bei uns die Russen. Aber die Reichen sind bei den Amis und den Russen gleich. Und das Nest ist in der Schweiz. Und gebrütet wird in der Deutschen Bank. Und aus dem Ei schlüpfen die Gewinne. Und wer bekommt die Gewinne? Ja, bitte. Sofort, Herr Bürgermeister, sofort. Frohes Schaffen. Fertig. Nächste Raum, nächste Scheiße. Das ist ein Baum wie aus dem Ei, wo du rauskommst. Wenn man sich gar nicht verläuft in dem Ei. Wieso holst du mich von der Arbeit ab? Zeit. Überlege, was mache ich mit meiner Zeit? Kommt zu keinem Entschluss, da kann ich dich abholen. Nix, was dich anzieht an diesem Ort? Du bist doch von hier, Bodo. Du kennst die heimen Gänge des Lasters. Was ist mit dem Arbeitsamt? Bist du da gewesen? Ja, ein Jüngling, der 20 Jahre jünger als ich, hat auf seinen Computer geklotzt und gegähnt und gesagt, na, was hat er mal gesagt? Da hat die DDR seit 1989 zur BRD gehört und von der BRD am Kacken gehalten wird und das Ganze eben dauert. Dauert und gärt und kocht und explodiert nicht. Das köchelt so vor sich hin. Hast du wieder getrunken? Freilich trinken, um solche Gedanken zu haben. Über die Arbeit. Genauso wie immer. Wie mein halbes Leben lang. In dem umkämpften Bonn, Wein, Weib und Gesang. Von wehen. Erstmal wurde regiert. Ja, regiert. Die Wirtschaftsbosse regieren. Ich möchte davon jetzt nichts hören. Ich möchte an was anderes denken. An Feierabend, an Freude, dass daheim jemand auf mich wartet. Als Unschuldige trifft. Ach Mensch, Iris. Schaffen wir das? Bleiben wir zusammen, bis der Tod uns scheidet? Das will ich doch hoffen. Da bin ich doch bei. Noch Jahre. Frühling, Sommer. Am Brunnen vor dem Tore. Bis wir alt sind. Auf Essen warten und auf den nächsten Tag. Und eines Tages nicht mehr wissen, was Tage sind. Völlig hilflos sind. Wir warten auf unsere Hilflosigkeit. Auf der Straße gehen die Leute vorüber und sagen, da wohnen die Hilflosen. Die Verrückten, die nichts mehr wissen. Und die haben nur das, worauf sie gewartet haben. Aber alle haben Auto. Rasen vor sich selber weg. Wissen nicht, wohin fahren. Die holen die Kinder mit dem Auto vom Kindergarten ab. Die gehen nicht zu Fuß, aber rennen abends durch den Wald. Die noch alt werden, meinst du? Die meine ich. Laufen und laufen. Diese fetten Arschlöcher aus dem Westen. Und bringen uns hier Demokratie bei. Nicht alle sind fett. Bin ich fett? Du redest Quark im Bundestag. Du redest Quark den ganzen Tag. Oh yeah. Na, Frau Landgraf, schon eingelebt? Geht die Arbeit gut von der Hand? Das geht wie von selbst, Herr Bürgermeister. Man denkt nicht viel, man putzt. Ich habe Sie gestern mit einem Herrn in der Stadt gesehen. Das ist mein Lebenspartner. Irgendwoher kenne ich den Menschen. Der ist ja von hier. Der hat ja ewig gearbeitet und nun haben Sie ihn gekündigt. Sagen Sie mal, Frau Landgraf, Sie wissen doch, was Sie bei uns auf der Behörde sehen und hören, geht niemand etwas an. Und wenn ich Sie etwas frage, dann bleibt das unter uns, ja? Logisch, das bleibt unter uns. Ich schweige wie ein Grab. In meinem Schreibtisch war eine Pistole. Die ist weg. Seitdem Sie da sind, ist meine Pistole weg. Ich war gar nicht an Ihrem Schreibtisch, Herr Bürgermeister. Nur den Boden, den Teppich, habe ich gesagt. Frau Müller hat sie nicht. Ich habe sie gefragt. Frau Müller ist ehrlich. Ich bin auch ehrlich. Ich gehe nicht an fremde Schreibtische und ich brauche keine Pistole. Wozu brauchen Sie denn so ein Ding? Vielleicht, um die Arbeitslosen davon abzuhalten, mich zu schlagen. Die Arbeitslosen, die bestimmt irgendwann die Rathäuser stürmen werden. Noch tun sie es nicht. Sie haben also meine Pistole wirklich nicht? Nein. Nun, ich möchte ja die Polizei nicht in die Sache, Sie Verstehende. Eigentlich darf ich gar keine Schusswaffe besitzen. Wie haben Sie die Schreibtischschublade eigentlich aufbekommen? Ich sehe keine Kratzspuren oder irgendeine Beschädigung. Alle Achtung. Was soll ich mit einer Pistole anfangen, Herr Bürgermeister? Ich habe Ihre Pistole nicht. Ich gebe Ihnen 300 Euro dafür. Herein! Die Herren vom Finanzamt sind da wegen der Spendenquittung, Herr Bürgermeister. So, na gut, einen Moment. Soll ich inzwischen Sekt ausschenken? Quatsch! Frau Landgraf, Sie haben gehört, ich muss zu einer Sitzung. Ich möchte Sie nicht von Ihrer Arbeit abhalten. Ich gehe ja schon. Ich putze jetzt die Außenbezirke. Die Fenster von außen. Meine Herren, der Bürgermeister lässt bitten. Hör mal, die fahren jetzt spazieren. Die packen sich Fahrräder ins Auto und die wollen mit den Fahrrädern im Wald rumfahren. Und wenn sie wiederkommt, da ist schon was Neues in Planung. Da geht's nach Spanien, der Hautbräun. Täglich wird eingekauft, Berge von Lebensmitteln und Flaschen, mit was fürs Gehirn. Und von Lebensmittelläden geht's in die Räume, wo es Fernseher und Videosachen gibt. Und von da geht's dahin, wo es was einzukaufen gibt für den Sommer oder den Winter. Sprich, was zum Anziehen. Immer geht das so hin und her. Das ganze Leben lang. Einkaufen und nochmal einkaufen und wegscheißen und wegwerfen und neu kaufen und mehr haben wollen und immer mehr haben wollen und was anderes und was Besseres und einen Kredit von der Bank kaufen und beim Arzt sitzen und der spielt einen weißen Gott und ist doch auch nur an Euros interessiert. Und, und. Korrupte Bande, ich mach die alle kaputt, ich bring die alle um. Nee, ich spiele mit. Ich wäre genauso wie die ganzen Arschlöcher. Da fällst du nicht mehr auf, wenn du selber ein Arschloch vom Kapitalismus bist und aufbaust das goldene Deutschland. Deutschland, Bahndrecke. Treffer. Der hat mich gefragt, ob ich seine Pistole hätte. Das kann doch nicht beweisen, dass wir die haben. Was braucht denn eine Pistole? Treffer! Das knallt ja fürchterlich! Wenn uns jemand hört, dann kommen die und verhaften uns. Die haben uns längst verhaftet, Iris. Die haben uns längst verarscht. Verballer doch nicht die gesamte Munition, Bodo! Ich hab schon längst verschossen. Mein Leben war meine Munition. Wenn du alt wirst, was hast du denn da für Munition? Ich meine nicht die Kinder, die du machst. Nicht die Kinder. Ob hier noch Russen leben? Die haben doch hier mal geübt, den Krieg. Leben ja nicht mehr, leben in Moskau. In hohen Häusern. Aber wurscht, ob das Haus hoch ist. Und enge Räume, aber tralles Weib, Wodka. Soll das heißen, du liebst mich nicht mehr? Das soll es nicht heißen, das soll es nur in Moskau so heißen. Mein Baby. Gleich ist der Baum im Arsch. Partiell, dafür geh ich putzen. Das Geld, dafür gehst du putzen. Bang. In Bonn, in Berlin und jetzt hier. Putzen. Ja, putzen. Dieses herrliche Deutschland muss sauber sein. Innen und außen. Feld und Wald und Flur. Darum werden die Toten begraben. Tote sind bäh, sind schmutzig, stinken. Genau, Tote sind tot. Was willst du überhaupt mit der Pistole, Bodo? Uns unglücklich machen? Gib sie her, ich bring das blöde Ding zurück. Der Bürgermeister wird das verstehen, der wird mir danken. Komm, Bodo, gib sie mir, sei vernünftig. Das ist doch verrückt, ich gebe doch die Pistole nicht wieder her, Iris. Das ist ja kein Fernsehen, das ist wahr. Ich bin Freimädchen. Ich brauche keine Arbeit. Man will meine Arbeitskraft nicht. Also habe ich eine Pistole, du hast sie geklaut. Ganz einfach geklaut. Ja, und für dich? Hast du schon öfter geklaut? In Berlin zum Beispiel. Was lachen da rum in den Regierungspalästen in Berlin? Oder schließt man das ein? Darf das keiner klauen? Was weiß ich? Hör jetzt auf zu schießen und red normal, Bodo. Ich rede normal. So reden alle, die im Arsch sind. Ich wehr mich ja nur. Was soll ich nur Kreuzchen machen alle 4 Jahre? Nee! Ich habe jetzt dann die Wasserversorgung im Rathaus unterbrochen. Dann der Raum, wo der Absperrhahn ist, abgeschlossen. Das dauerte 4 Stunden, bis das Wasser wieder da war. Nicht schlecht. Vielleicht ist sowas wirkungsvoller als rumballern. Niemand konnte auf Klo gehen. Alle mussten in den Ratskeller. Kein Kaffee wurde gekocht, keine Hände in Unschuld gewaschen. Zum Todlachen. Wirklich gut. Sie haben Frau Müller in Verdacht, weil die nicht gern Kaffee kocht. Mich nicht. Ich bräuchte ja Wasser zum Putzen. Nicht mehr im Magazin. Mich friert. Mich nicht. Handwerker frieren nicht. Fest oder stirb! Fest oder stirb! Fest oder stirb! Ich weiß, dass meine Lebenspartnerin hier putzt. Das ist mir bekannt. Trotzdem beantrage ich für mich Sozialhilfe. Sehen Sie, unser Sachbearbeiter Sozialhilfe ist in Urlaub und auch ich weiß... Also, ich brauche von Ihnen die Kontoauszüge der letzten 6 Monate. Alle Unterlagen an Versicherungen, die Sie haben, Vermögen, Auto... Habe ich nicht. Jeder hat ein Auto, Sie bestimmt auch. Verheimlichen Sie uns ein Auto, ist das Betrug. Wie betrügt ihr denn das Volk? Wo lasst ihr euch ins Geld herkommen? Aus welcher Quelle? Reisen und Weiber. Das wissen die Geheimdienste ziemlich sicher. Mit Geld und Weiber, da fängt man die Biedermänner. Wenn die Titten wackeln, wird doch der Papst schwach. Sie können gehen, Sie sind unsachlich. Frau Müller! Wo sind die Pistole? Pistole? Ja, und die Spendenquittung und der Autobahnanschluss und die vielen schönen Geschäfte auf der grünen Wiese und das tolle Autohaus und die Müllverbrennungsanlage und das Grundstück fürs private Krankenhaus, hä? Erholungsheim für reiche Verbrecher! Sie sind ja verrückt, Sie gehören ja eingesperrt, Frau Müller! Plägen Sie ewig nach Frau Müller, die kommt nicht, weil sie tot ist. Ich habe genug von Ihnen, Frau Müller! Frau Landgraf! Jetzt ruft er nochmal eine Iris, der Bürgermeister. Was wollen Sie von der? Dass Sie zum Tod lachen? Sitzen bleiben. Oder ich knall dich ab. Ah, du bist doch einer von uns. Ich kenne dich von klein auf. Sind wir an dieser Misere schuld? Die aus dem Westen sind schuld. Halt mal. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Es ist aus. Es ist Ende und Pech für dich. Du bist zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Im Grunde bin ich nicht böse. Aber man hat es übertrieben. Und das Ergebnis ist jetzt das hier. Wollen Sie Geld? Ja, ich will Geld. Viel Geld. Mein Leben kann man nur als grauenhaft bezeichnen. Und darum geht es verschiedenen Leuten an den Kragen. Iris! Iris! Ja, Bodo? Wir kaufen uns eine Villa im Tessin. Mit 10 Putzfrauen. Mit 10 Putzfrauen. Mit einem riesigen Park. Mit riesigen Autos. Genauso wird es sein. Und Hunde und Pferde und was du willst. Komm. Hilfe. Hilfe. Ich habe Hochhilfe gebraucht. Wo warst du denn? Wo ist denn die Hilfe? Für den Selbstmörder zum Beispiel? Das war nur ein Warnschuss. Was denkst du, Bürgermeister? Denkst du, ich wäre ein ganz gewöhnlicher Verbrecher oder denkst du an die arme Frau Müller? Glaubst du an die Auferstehung? Lassen Sie mich leben. Es leben alle, die leben. Leben ist etwas Wertvolles. Du hast Eltern, die wollen nur dein Bestes. Die schicken dich in die Schule, dann in die Lehre und dann hast du einen Beruf und bekommst eine Frau. Und beschäftigst dich nicht allzu sehr mit deinem Leben. Es gehört dir. Wie eine Zeitung. Dein Leben ist selbstverständlich. Selbstverständlich einmalig. Und da kommt so einer wie ich und will es dir nehmen. Vielleicht nehmen. Und wenn es passiert ist, das Nehmen, dann ist es nicht. Komisch. Die sind überall. Hinter jedem Baum, auf den Dächern. Gleich geht das Telefon und die wollen uns bequatschen. Ich sage, ich bin gut behandelt worden. Dass Sie Panik haben, dass Sie krank sind, dass Sie... Und Sie vergessen Frau Müller. Die tote Frau Müller. Wieso habe ich denn die erschossen? Sie hat mich, glaube ich, angegriffen mit einem Messer. So blöd, greife ich ein Messer an. Wo ich nur gesagt habe, sie soll einen Berliner rufen beim Arbeitsminister und der soll hierher kommen. Da dreht die völlig durch. Da kommen Panzer, Bodo. Solange wir den Bürgermeister haben, schießen die nicht. Mach mal den Fernseher an. Hier gibt's keinen Fernseher. Ach, Entschuldigung, ich dachte, ich wäre zu Hause. Morgen komme ich nicht putzen, Herr Bürgermeister. Nur, dass Sie jetzt wissen, dass Sie nicht glauben, ich komme. Ich habe Hunger und Durst. Haben Sie hier was zu essen und zu trinken? Nein. Butterbrote haben die hier gegessen. Und Kaffee aus der Thermoskanne. Und um 4 Uhr Feierabend. Da wurde zu Hause das Schnitzel gebraten. Geben Sie auf, werden Sie vernünftig, Mann. Es ist alles im Boot. Jeder Mensch. Ich hasse es, wenn ich mit Müll entsorgt werden soll. Schießen die mit Panzergranaten auf uns? Sind die bescheuert? Aber ich bin der Bürgermeister. Ich möchte hier lebend raus. Ich gehöre doch zu denen. Ich stehe auf der Seite der Guten, der Demokraten, der Regierung der Bundesrepublik Deutschland. Ruf doch keiner an, schießen einfach los. Wie der Amerikaner. Erst schießen, dann fragen. Das ist doch verboten. Wir gehen einfach raus, Bruder, wir erheben uns. Ja, du mit deinem Kinderglauben. Glaubst du an Weihnachtsmann? Oder wenn Schröder sagt, die Arbeitslosen gehen bald wieder an die Arbeit, dann glaubst du das? Das sind die Kapitalisten, die schießen. Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter. Quatsch. Alles Quatsch. Alles Quatsch! Geputzt wird immer, muss immer werden. Auch wenn Krieg ist zwischen dem Bürger und dem Staat, muss geputzt werden. Mach den Staubsauger aus, ich muss hören, wenn sie die Tür aufbrechen. Die Fenster putze ich nicht, aber der Boden muss glänzen, der muss wie neu aussehen. Da muss man auf die Schnauze fallen, so geschniert muss der sein. Nimm den Mopp, das ist leiser. Gleich. Soll ich mich noch nass drüber wischen? Mir egal. Schieß ruhig, ihr blöden Hammel, wenn es Spaß macht. Das ist ja Bestechungssekt, den habe ich ja gefunden. Schmeckt prima. Könnte ich dafür eine Turnhalle bauen? Und mit ganz wenig Arbeitern. Mit Fertigteilen, mit Fertigarbeitern. Hör mal, was ist das dann? Der Bürgermeister. Der bläst aber schön Trompete. Ja, schön traurig. Oder sind das geheime Trompetensignale? Das ist mir egal. Wenn ich putze, kann ich mich nicht mit solchen Überlegungen beschäftigen. Ich glaube, Frau Müller fängt an zu stinken. Nein, so schnell geht das nicht, Iris. Der Verwesungsprozess braucht seine Zeit. Haben die einen Stich? Ich mache hier klar Schiff und die machen dann all wieder dreckig. Warum schießt du nicht zurück, Bodo? Das hält ja keiner aus, diese Nacht hier in dem Rathaus. Bekomme ich meine Arbeit bezahlt? Das ist eine Nachtschicht. Ich habe eine Trompete als Kind bekommen zu Weihnachten. Ich habe leider kein Foto dabei. Mein Vater hat mich mit der Trompete fotografiert. Hinterher bereuten sie den Trompetenkauf. Ich blies Tag und Nacht. Die haben das Dach weggeschossen, die Idioten. Das ist ein Skandal. Vermutlich kostet das Dach mehr als die Moneten, die ich haben möchte. Hat Ihre Mutter auch geputzt? Ich meine, als Beruf? Nein, meine Mutter war Hausfrau. Ja. 1 Million Euro. Er lebt, aber Frau Müller ist tot. Nein. Ich möchte 1 Million in einem Porsche. Knallrot mit schwarzen Ledersitzen. Und Superradio mit CD-Wechsler. Arschlöcher! Der ganze Boden voller Schmutz! Wie oft soll ich denn hier fehlen? Erst bauen die uns zusammen und hinterher steht in der Zeitung, das Gebäude war dem Beschuss nicht gewachsen. Diese Verbrecher! Keine Munition mehr. Das dürfen die nicht erfahren. Scheiße. Ich werde müde. Ab dieser Zeit gehe ich sonst ins Bett. Alles, was Sie sagen, stimmt, lieber Bodo. Ich stehe vollkommen auf Ihrer Seite. Nur Sie müssen mir vorher sagen, was Ihre Gedanken sind, damit ich mich danach richte. Ja? Verzeihung. Ich war ein bisschen eingenickt. Der Herr Ministerpräsident ist da. Ich kann es nicht. Ich bringe es nicht übers Herz, gegen den Ministerpräsidenten ausgetauscht zu werden. Das Austauschen ist ja auch Käse im Grunde genommen. Ich will Geld und nicht den Ministerpräsidenten. Was soll ich mit dem? Wieder Geld, ist doch hirnrissig. Wenn der Ministerpräsident kommen würde, wäscht er hier Staub. Ich biete Ihnen eine Stelle im Grünflächenamt, lieber Bodo. Grünanlagen, Friedhöfe, das ist ein Job. Na, ist das ein Angebot? Du lügst, Bürgermeister, du verstellst dich. Ich gehe nicht auf dein Angebot ein, Ratte. Pfui, Bodo, wie kannst du Ratte zu unserem Bürgermeister sagen? Soll ich noch einen Liter Kaffee kochen? Seitdem ich vorhin bei dem Herrn Kokain gefunden Frau habe. Frau Müller, sie hat gekokst. Tote können sich nicht wehren. Ein kavalierter Herr. Achtung! Scheiß Kerle, hier ist eine Frau! Sinnlose Gewalt, das lernen die nie. Man muss mit mir vernünftig reden, mir nicht doof kommen. Wer mit mir von Mensch zu Mensch redet, da höre ich zu. Aber so mit Panzern und so, nee, da hört bei mir der Spaß auf. Die wollen es nicht wahren, in Bonn das Regierungsviertel zusammenzuschießen oder in Berlin die jollenden Paläste. Aber hier, Provinz, da lassen die da draus, was in ihnen steckt. Frust! Mich werden sie schon. Ich bin doch kein Verbrecher. Ach, hier liegen ja die Patronen in der Schublade. Da haben wir ja noch was zu ballern. Hast aber viel Angst gehabt vor den Bürger und Bürgermeister. Alle, die dir ankrachen wollten, die Kaputten, die Gestrauchelten, wolltest du umlegen. Aus Notwehr. Ich habe schon mehrmals gesagt, mich werden sie... Ja, bitte. Die Million und der Porsche sind hier. Und wo sind die Scharfschützen? Ich höre den Polizeisprecher. Wir garantieren Ihnen freien Abzug. Ihnen wird nichts passieren. Aber Ihnen! Hören Sie, das ist Telefonterror. Schauen Sie mal auf die Uhr, wir haben Mitternacht. Mieser kleiner Lügner. Die kommen sich sehr gewitzt vor, wollen mich verarschen. Sobald ich draußen bin, habe ich schon eine Kugel im Kopf. Ich kenne Nachtsichtgläser. Ich weiß auch, dass Polizisten gut im Schießen sind. Die üben das. Ich glaube, im Keller ist ein Bunker. Bunker? Das ist kein Bunker, das ist ein Gang, ein Fluchtweg. Du hast den Bunker beim Putzen entdeckt, Ios? Na sicher, wenn ich putze, mache ich alle Türen auf. Nicht, dass man mir nachsagt, ich hätte was vergessen. Du Schwein wolltest abhauen, ohne dass wir es wussten. Gib's zu. Was ist das im Keller? Stasi-Bunker oder was? Achtung! Kein Stasi-Bunker. Ein Bunker und ein Fluchtweg für die Neuen. Welche Neuen? Die Neuen, die Westler. Die aus Düsseldorf. Oder aus Hamburg. Die Tote. Ich war ohnmächtig. Kann sein. Es kommt bei einem Kopfschuss aufs Kaliber an. Ich warne Selbstmörder, die sich nur mit einer 6,35 in den Kopf schießen. Auch wenn sie zwei Schüsse abgeben. Oft liegen die armen Schweine wochenlang in der Klinik und überleben. 9 mm ist da schon wirkungsvoller. Verschwinden wir also durch den Gang der Westler. Den Abhaugang, wenn der Draht aus hier stürmt wird. Wenn ich jünger wäre, würde ich Ihnen ins Gesicht spucken. Auf eine Frau schießen, das tut man nicht. Aber da ich schon über 50 bin, spucke ich keine Männer mehr an. Ich weiß, dass sie irgendwann sterben werden und habe nur noch Mitleid mit ihnen. Brauche ich ja Mitleid, Sie kleine Tipse. Kommt, wir verdürften alle, komm mit. Und das Telefon? Geht mich an, Dreck an! Tränengas! Särge? Ja, und natürlich voll. Die müssen noch begraben werden. Wer liegt denn da drin? Keine Leichen. Falschgeld. Falschgeld? Frau Müller, Sie sind vergattert worden und nun plaudern Sie. Ja, Falschgeld. Euro, Falschgeld. Oder glauben Sie, die Bundesrepublik Deutschland pumpt ununterbrochen echtes Geld in den Osten? Nein, der halbe Osten hat Falschgeld in der Tasche. Eine Leiche. Ein toter Mann. Man wird ja wohl noch Witze machen können. Das Geld ist echt, was im Osten kursiert, und die Leichen sind auch echt. Überflüssige. Bruder, was redest du? Kein Mensch ist überflüssig. Es sind Überflüssige. Wehrlose Verarschte. Unsinn. Es sind Mitbürger, die eine Bank überfallen haben oder ein Juweliergeschäft oder eben ein Kapitalverbrechen begangen haben. Sie sind auf der Flucht oder im Kampf von der Polizei getötet worden. Sie sind noch obduziert worden. In den nächsten Tagen werden sie beerdigt. Es besteht kein Grund zur Aufregung. Ergebt euch! Ergebt euch im Namen der Polizei! Die Leute! Achtung, Achtung! Die Leute wollen, dass was passiert! Die Leute wollen, dass was passiert! Die Leute wollen, dass was passiert! Die Leute wollen los! Die Leute wollen, dass was passiert! Mensch, das sind keine Toten und keine Särge und keine von der Polizei Erschossenen. Das sind moderne Spielautomaten. Hier, so geht das. Die Automaten stehen hier zum Zeitvertreib der Sachbearbeiter und so. Habt ihr das nicht gewusst? Die spielen oft die Beamten. Das ist also ein Spielkeller. Ja, oder nein? Ach, scheißegal. Das ist ja der allerletzte Kackbude. Aus Scheiße wird Geld gemacht. Ich finde nichts Schlechtes dabei. Spiel ist super. Ein jeder Mensch hat einen Spieltrieb. Ist ich auch Gott ein Spieler? Er würfelt mit den Planeten. Die Sonnen sind für ihn Murmeln. Nun ist es soweit. Jetzt fängt die Müller von Gott an. Oh, sehen Sie, Bodo, ich habe 10.000 Punkte. Wie spät ist es denn? Schon nach Mitternacht? Ich mache hier keine Nachtschicht. Oder ist das hier ein Bums? Ergebt euch. Ergebt euch im Namen der Polizei. Streck ihr Bullen, ich bin der Bürgermeister und lasse mir von Hauptschülern keine Vorschriften machen, wie ich zu leben habe und wo ich feiere und spiele. Haut ab! Bravo, Herr Bürgermeister! Endlich kommen Sie aus sich heraus! Endlich ein Mann! Sah ein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf der Heide. Die Übermacht ist zu groß. Sollten wir uns nicht besser ergeben? Wir unterhalten uns mit denen, trinken, essen, tanzen, schrufen, geben ihnen Geld, Grundstücke, Häuser, Auftritte im Fernsehen, Buchveröffentlichungen. Wir geben euch 2 Minuten. 2. Kennen wir wirklich welche von denen von Kindheit an? Hatten gemeinsame Erlebnisse und. Nach 1 Minute und 30 Sekunden. Vielleicht ist mein Bruder Polizist und steht da oben. Klaus, ey, bist du da? Noch 1 Minute. Wieso ist er gefluchtweg? Ich sehe nur Wände. Ich sehe nur den verdammten Keller. Noch 20 Sekunden. Den ersten, der kommt den Licht um. Ich schieße das Magazin in diesen Verblendeten hinein. Feuer. Hängen. Und plötzlich ist man doof. Bedient sogenannte Abgeordnete, kocht, bereitet alles vor. Warum nur? Wie ist das alles nur gekommen? Die Putzfrau. Hörspiel von Karl-Heinz Bölling. Putzfrau Claudia Mischke, Bodo Thomas Thieme, Bürgermeister Günter Junghans, Frau Müller Franziska Trögner, Polizei Herbert Sand, Trompete Michael Groß, Schnitt Eugenie Kleesattel, Ton Andreas Narr, Regieassistenz Sabine Bohnen, Regie Robert Mateka, Produktion Deutschlandradio Berlin 2004.